Ich sah da noch eines. Der schnelle Wechsel von Arbeit zur Nichtarbeit und umgekehrt, sowie die dadurch bedingte ewige Schwankung des Ein- und Auskommens, zerstört auf die Dauer bei vielen das Gefühl für Sparsamkeit ebenso wie das Verständnis für eine kluge Lebenseinteilung. Der Körper gewöhnt sich scheinbar langsam daran, in guten Zeiten aus dem Vollen zu leben und in schlechten zu hungern. Ja, der Hunger wirft jeden Vorsatz für spätere vernünftige Einteilung in der besseren Zeit des Verdienstes um, indem er den von ihm Gequälten in einer dauernden Fata Morgana die Bilder eines satten Wohllebens vorgaukelt und diesen Traum zu einer solchen Sehnsucht zu steigern versteht, dass solch ein krankhaftes Verlangen zum Ende jeder Selbstbeschränkung führt, sobald der Verdienst und Lohn dies irgendwie gestatten. Daher kommt es, dass der kaum Arbeit Erlangende sofort auf das Unvernünftigste jede Einteilung vergisst, um stattdessen aus vollen Zügen in den Tag hineinzuleben. Dies führt selbst zur Umstoßung des kleinen Wochenhaushaltes, da sogar hier die kluge Einteilung ausbleibt. Es langt anfangs noch für 5 Tage statt für 7, später nur mehr für 3, endlich kaum noch für 1 Tag, um am Schlusse in der ersten Nacht schon verjubelt zu werden. Zu Hause sind dann oft Weib und Kinder. Manches Mal werden auch sie von diesem Leben angesteckt, besonders wenn der Mann zu ihnen an und für sich gut ist, ja sie auf seine Art und Weise sogar liebt. Da wird der Wochenlohn in 2, 3 Tagen zu Hause gemeinsam vertan. Es wird gegessen und getrunken, solange das Geld hält, und die letzten Tage werden ebenso gemeinsam durchgehungert. Dann schleicht die Frau in die Nachbarschaft und Umgebung, borgt sich ein weniges aus, macht kleine Schulden beim Krämer und sucht so die bösen letzten Tage der Woche durchzuhalten. Mittags sitzen sie alle beisammen vor mageren Schüsseln, manchmal auch vor nichts, und warten auf den kommenden Lohntag. Reden von ihm, machen Pläne, und während sie hungern, träumen sie schon wieder vom kommenden Glück. So werden die kleinen Kinder in ihrer frühesten Jugend mit diesem Jammer vertraut gemacht. Übel aber endete es, wenn der Mann von Anfang an seine eigenen Wege geht und das Weib gerade den Kindern zuliebe dagegen auftritt. Dann gibt es Streit und Hader. Und in dem Maße, in dem der Mann der Frau nun fremder wird, kommt er dem Alkohol näher. Jeden Samstag ist er nun betrunken. Und in dem Selbsterhaltungstrieb für sich und ihre Kinder rauft sich das Weib um die wenigen Groschen, die sie ihm noch dazu meistens auf dem Wege von der Fabrik zur Spelunke abjagen muss. Kommt er endlich Sonntag oder Montag nachts selber nach Hause, betrunken und brutal, immer aber befreit vom letzten Heller und Pfennig, dann spielen sich oft Szenen ab, dass Gott erbarm. In Hunderten von Beispielen habe ich dies alles miterlebt, anfangs angewidert oder auch empört, um später die ganze Tragik dieses Leides zu begreifen, die tieferen Ursachen zu verstehen, unglückliche Opfer schlechter Verhältnisse. Fast trüber noch waren damals die Wohnungsverhältnisse. Das Wohnungselend des Wiener Hilfsarbeiters war ein entsetzliches. Mich schaudert noch heute, wenn ich an diese jammervollen Wohnhöhlen denke, an Herberge und Massenquartier, an diese düsteren Bilder von Unrat, widerlichem Schmutz und Ärgerem. Wie musste und wie muss dies einst werden, wenn aus diesen Elendshöhlen der Strom losgelassener Sklaven über die andere, so gedankenlose Mitwelt und Mitmenschenheit sich ergießt. Denn gedankenlos ist diese andere Welt. Gedankenlos lässt sie die Dinge eben treiben, ohne in ihrer Instinktlosigkeit auch nur zu ahnen, dass früher oder später das Schicksal zur Vergeltung schreiten muss, wenn die Menschen nicht zur Zeit noch das Schicksal versöhnen. Wie bin ich heute dankbar jener Vorsehung, die mich in diese Schule gehen ließ. In ihr konnte ich nicht mehr sabotieren, was mir nicht gefiel. Sie hat mich schnell und gründlich erzogen. Wollte ich nicht verzweifeln an den Menschen meiner Umgebung von damals, musste ich unterscheiden lernen zwischen ihrem äußeren Wesen und den Gründen ihrer Entwicklung. Nur dann ließ sich das alles ertragen, ohne zu verzagen zu müssen. Dann wuchsen aus all dem Unglück und Jammer, aus Unrat und äußerer Verkommenheit nicht mehr Menschen heraus, sondern traurige Ergebnisse, trauriger Gesetze. Wobei mich die Schwere des eigenen, doch nicht leichteren Lebenskampfes davor bewahrte, nun etwa in jämmerlicher Sentimentalität vor den verkommenen Schlussprodukten dieses Entwicklungsprozesses zu kapitulieren. Nein, so soll das nicht verstanden werden. Schon damals ersah ich, dass hier nur ein doppelter Weg zum Ziel einer Besserung dieser Zustände führen könne. tiefstes soziales Verantwortungsgefühl zur Herstellung besserer Grundlagen unserer Entwicklung, gepaart mit brutalster Entschlossenheit in der Niederbrechung unverbesserlicher Auswüchslinge. So wie die Natur ihre größte Aufmerksamkeit nicht auf die Erhaltung des Bestehenden, sondern auf die Züchtung des Nachwuchses als Träger der Art konzentriert, so kann es sich auch im menschlichen Leben weniger darum handeln, bestehendes Schlechtes künstlich zu veredeln, was bei der Veranlagung des Menschen zu 99% unmöglich ist, als darum einer kommenden Entwicklung gesündere Bahnen von Anfang an zu sichern. Schon während meines Wiener Existenzkampfes war mir klar geworden, dass die soziale Tätigkeit nie und nimmer in ebenso lächerlichen wie zwecklosen Wohlfahrtsduseleien ihre Aufgabe zu erblicken hat, als vielmehr in der Beseitigung solcher grundsätzlicher Mängel in der Organisation unseres Wirtschafts- und Kulturlebens, die zu Entartungen Einzelner führen müssen oder wenigstens verleiten können. Die Schwierigkeit des Vorgehens mit letzten und brutalsten Mitteln gegen das staatsfeindliche Verbrechertum liegt ja nicht zum wenigsten gerade in der Unsicherheit des Urteils über die inneren Beweggründe oder Ursachen solcher Zeiterscheinungen. Diese Unsicherheit ist nur zu begründet im Gefühl einer eigenen Schuld an solchen Tragödien der Verkommenheit. Sie lähmt aber nun jeden ernsten und festen Entschluss und hilft so mit an der, weil schwankend, auch schwachen und halben Durchführung selbst der notwendigsten Maßnahmen der Selbsterhaltung. Erst wenn einmal eine Zeit nicht mehr von den Schatten des eigenen Schuldbewusstseins umgeistert ist, erhält sie mit der inneren Ruhe auch die äußere Kraft, brutal und rücksichtslos die wilden Schösslinge herauszuschneiden, das Unkraut auszujäten. Da der österreichische Staat eine soziale Rechtsprechung und Gesetzgebung überhaupt so gut als gar nicht kannte, war auch seine Schwäche in der Niederkämpfung selbst böser Auswüchse in die Augen springend groß. Ich weiß nicht, was mich nun zu dieser Zeit am meisten entsetzte. Das wirtschaftliche Elend meiner damaligen Mitgefährten, die sittliche und moralische Rohheit oder der Tiefstand ihrer geistigen Kultur? Wie oft fährt nicht unser Bürgertum in aller moralischen Entrüstung empor, wenn es aus dem Munde irgendeines jämmerlichen Landstreichers die Äußerung vernimmt, dass es sich ihm gleich bleibe, Deutscher zu sein oder auch nicht, dass er sich überall gleich wohlfühle, sofern er nur sein nötiges Auskommen habe? Dieser Mangel an Nationalstolz wird dann aufs Tiefste beklagt und dem Abscheu vor einer solchen Gesinnung kräftig Ausdruck gegeben. Wie viele haben sich aber schon die Frage vorgelegt, was denn nun eigentlich bei ihnen selber die Ursache ihrer besseren Gesinnung sei? Wie viele begreifen denn die Unzahl der einzelnen Erinnerungen an die Größe des Vaterlands, der Nation, auf allen Gebieten des kulturellen und künstlerischen Lebens, die ihnen als Sammelergebnis eben den berechtigten Stolz vermitteln, Angehörige eines so begnadeten Volkes sein zu dürfen? Wie viele ahnen denn, wie sehr der Stolz auf das Vaterland abhängig ist von der Kenntnis der Größe desselben auf all diesen Gebieten? Denken unsere bürgerlichen Kreise darüber nach, in welch lächerlichem Umfang diese Voraussetzung zum Stolz auf das Vaterland dem Volke vermittelt wird? Man rede sich nicht darauf hinaus, dass in anderen Ländern dies ja auch nicht anders sei, der Arbeiter aber dennoch zu seinem Volkstum stände. Selbst wenn dies so wäre, würde es nicht zur Entschuldigung eigener Versäumnisse dienen können. Es ist aber nicht so. Denn was wir immer mit einer chauvinistischen Erziehung, zum Beispiel des französischen Volkes, bezeichnen, ist doch nichts anderes als das übermäßige Herausheben der Größe Frankreichs auf allen Gebieten der Kultur oder, wie der Franzose zu sagen pflegt, der Zivilisation. Der junge Franzose wird eben nicht zur Objektivität erzogen, sondern zur subjektivsten aller Ansichten, die man sich nur denken kann, sofern es sich um die Bedeutung der politischen oder kulturellen Größe seines Vaterlandes handelt.